Hallo, hallo, hallo and a wonderful good morning. Hallo, hallo, hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Let's be a people who will abandon, walk away from every form of evil. Lasst uns ein Volk sein, das jede Form des Bösen aufgibt, sich von ihm abwendet. Then the next thing he says is deceit. Das nächste, was er sagt, ist Betrug. Now, you know, deceit is like, what does it really mean? It's a word that many people don't understand. Der Begriff Betrug, was bedeutet das eigentlich? Viele Menschen verstehen die Bedeutung des Wortes nicht. So, what does it mean in the original language? Was bedeutet es in der Originalsprache? It actually means deceit. Es bedeutet tatsächlich Betrug. It means something that's like very subtly, cleverly deceiving people. Es handelt sich dabei um etwas, bei dem die Menschen auf sehr subtile und clevere Weise getäuscht werden. Now, let me tell you something. Ich sage dir etwas. I'm sure that you guys remember there is a verse that I talked a lot about in one period of my life a few years ago. Ich bin mir sicher, du erinnerst dich an einen Vers, über den ich vor ein paar Jahren in einer Phase meines Lebens viel gesprochen habe. You know, and that's how the devil, the enemy, the serpent, in the cleverness has deceived so many people. Dabei geht es um den Teufel, den Feind, die Schlange, die in ihrer Klugheit so viele Menschen verführt hat. And you know, and deceit is something that is obviously something very demonic. Betrug ist etwas, das offensichtlich sehr dämonisch ist. And something we have to always remember, any deception is from the devil. Wir müssen uns immer daran erinnern, dass jede Täuschung vom Teufel kommt. So we have to make sure that we are very correct in everything we do. Wir müssen sicherstellen, dass wir in allem, was wir tun, sehr korrekt sind. You know, many times things look one way, but in reality we know that we mean something different. Oft stellen wir Dinge auf eine bestimmte Weise dar, doch in Wirklichkeit wissen wir, dass wir etwas anderes meinen. That's deceit. Das ist Betrug. Trying to appear different than things really are. Der Versuch, die Dinge anders erscheinen zu lassen, als sie wirklich sind. Making them looking a little better. Sie ein wenig besser aussehen zu lassen. Listen. Hör zu. I believe marketing is deceitful. Ich glaube, dass Marketing heimtückisch ist. That's something that in our ministry I've always made sure that we really stay away from. In unserer Arbeit habe ich immer darauf geachtet, dass wir uns davon fernhalten. You know, inform people very simply what we're doing, what we have, what's going on. Wir wollen die Menschen ganz einfach darüber informieren, was wir tun, was wir haben, was vor sich geht. But never be deceptive. Aber niemals täuschend sein. And because this is so normal, so accepted in the world, you know, the world doesn't even realize that. Weil das aber so normal ist, so akzeptiert in der Welt, merkt die Welt das nicht einmal. I remember some years ago when I was talking to a Christian marketing expert. Ich erinnere mich, wie ich vor einigen Jahren mit einem christlichen Marketing-Experten sprach. And I said, look, I'm really sorry, I don't want to work with you. Ich sagte, hör zu, es tut mir wirklich leid, ich möchte nicht mit dir arbeiten. I said, because what you're doing is you're lying. Ich sagte, was du tust, ist eine Lüge. I remember when this Christian looked at me almost kind of shocked. Ich erinnere mich, dass dieser Christ mich fast schockiert ansah. He said this. Er sagte Folgendes. He said, Reinhard, you call it lying, but I call it marketing. Er sagte, Reinhard, du nennst es Lügen, aber ich nenne es Marketing. See, that's deceit. We have to stay away, abandon everything that can be deceptive. Siehst du, das ist Betrug. Wir müssen uns davon fernhalten, alles aufgeben, was trügerisch sein kann. The next word he says that things that we also have to abandon is hypocrisy. Das nächste Wort, von dem er sagt, dass wir es auch aufgeben müssen, ist Heuchelei. Now, when we think of hypocrisy, I think all of us should immediately think of the Pharisees. Wenn wir an Heuchelei denken, sollten uns sofort die Pharisäer einfallen. Do you know the word hypocrisy that is used here in the original language? Das Wort Heuchelei, das hier in der Originalsprache verwendet wird? It actually, one of the meanings is actually an actor. Bedeutet unter anderem ein Schauspieler sein. One who plays in a theater. Jemand, der in einem Theater spielt. So look. Schau. The Bible says that we have to abandon everything that makes us look different than actually we are on the inside. Die Bibel sagt, wir sollen alles aufgeben, was uns anders aussehen lässt, als wir tatsächlich im Innen sind. Do you know, when I think how many, many people try to convince me. Wenn ich daran denke, wie viele Menschen bereits versuchten, mich davon zu überzeugen, that as long as I preach the word of God, it's not really that important if I also live it. Dass solange ich das Wort Gottes predige, es nicht so wichtig ist, ob ich es auch lebe. This was very shocking to me. Das war für mich sehr schockierend. I said, how can you preach something that you don't live, or at least make every effort to live? Ich sagte, wie kannst du etwas predigen, das du nicht lebst oder dich zumindest bemühst, es zu leben? And the argument of all those pastors were always the same. Das Argument all diese Pastoren war immer das gleiche. We preach it because it's in the Bible, not because we live it. Wir predigen es, weil es in der Bibel steht, nicht weil wir es leben. You know, Jesus is raising up a church. Jesus baut eine Gemeinde auf. That is going to be so pure that there is absolutely no place for hypocrisy. Die so rein sein wird, dass es absolut keinen Platz für Heuchelei gibt. Listen, my friend. Hör zu, mein Freund. Always make sure that your inside and your outside is the same. Achte immer darauf, dass dein Inneres und dein Äußeres dasselbe sind. That you don't act differently than you actually are. Dass du dich nicht anders verhältst, als du wirklich bist. Think about how many people are different persons the moment they walk into a church building than they are in their day-to-day life at home. Überleg einmal, wie viele Menschen in dem Moment, in dem sie ein Kirchengebäude betreten, eine andere Person sind als in ihrem täglichen Leben zu Hause. Paul said, we need to walk away from that, abandon that. Paulus sagt, wir sollen uns davon abwenden, wir müssen das aufgeben. What a testimony the church would be to this world. Was für ein Zeugnis wäre die Gemeinde für die Welt, if the world could be totally sure, wenn die Welt sich völlig sicher sein könnte, that every Christian that they meet is the same, whether he will be in a meeting on Sunday or at home with his family. Dass jeder Christ, den sie trifft, derselbe ist, egal ob er am Sonntag in einer Versammlung ist oder zu Hause bei seiner Familie. Do you know what would happen? Was würde dann passieren? One of the things is, Christians would not be unemployed anymore, because every employer would want to hire Christians. Unter anderem wären Christen nicht mehr arbeitslos, denn jeder Arbeitgeber würde Christen einstellen wollen. But what's happening today? Was passiert jedoch heutzutage? Many companies do not want to hire a Christian, because they are one life on Sunday in church and another life in the day-to-day job. Viele Firmen wollen keine Christen einstellen, weil sie ein Leben für den Sonntag in der Gemeinde und ein anderes Leben im Berufsalltag haben. May all of us become people who have no hypocrisy in our lives. Lasst uns Menschen sein, die keine Heuchelei in ihrem Leben haben. Let's abandon it. Lassen wir es sein. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.